Wutpilger-Streifzüge. Ich hörte sagen. Fragmente aus Politik und Kultur. Liebe Hörerin, lieber Hörer. Die griechischen Mythen scheinen einiges an Fassungsvermögen zu haben. Sie scheinen sehr grundlegende menschliche Erfahrungen zu transportieren. Immer wieder greifen Kulturschaffende, Wissenschaftler, Philosophen oder Literaten auf die griechischen Sagen zurück, um Menschliches ausdrücken zu können. So etwa in der Psychoanalyse Sigmund Freuds oder in der Dialektik der Aufklärung von Adorno und Horkheimer. Auch in dieser Sendung soll eine griechische Sage aufgegriffen werden, die Sage vom Ikarus, der in die Höhen flog und abstürzte. Zu einer Ausgabe der Sendereihe Wutpilger Streifzüge begrüßt euch Lukas Hohlfeld. Ikarus ist zunächst der Sohn des Daidalos. Gemeinsam leben die beiden in Athen und erfreuen sich allgemeiner Beliebtheit, sowohl bei den Herrschern als auch beim Volk. Der Grund? Daidalos ist ein begabter Handwerker und Erfinder. Seine technischen Konstruktionen sind wundersam filigran und mechanisch, seine Skulpturen wirken beinahe lebendig. Aber Daidalos ist auch ein eitler Mann. Er kann kein Genie neben sich ertragen. Als sein Neffe Perdix, also der Cousin von Ikarus, bei Daidalos in die Lehre geschickt wird, ärgert sich Daidalos. Denn dieser Neffe macht Konkurrenz, indem er die Säge und den Zirkel erfindet. Bei einem gemeinsamen Ausflug stürzt Daidalos Perdix in einem Anflug von Neid von der Akropolis. Aber das Vergehen gegen den Neffen bleibt nicht unbeobachtet. Die Göttin Athene, die etwas für das Geschick des Perdix übrig hat, verwandelt den, noch im Fall, in einen Vogel. So ist das Rebhuhn erfunden und Perdix kann fliegen. Für seine Untat muss Daidalos bestraft werden und er wird aus Athen verbannt, zusammen mit seinem Sohn Ikarus. Daidalos und Ikarus finden auf der Insel Kreta beim König Minos Asyl. Der erhofft sich, das Geschick des Daidalos für seine Volkswirtschaft brauchbar machen zu können. Der Ärger bahnt sich an durch die Affäre mit dem Minotaurus. Auf Kreta ist ein Kult des Stiers weit verbreitet und Minos Frau entwickelt eine Vorliebe für Stiere, verliebt sich in ein besonderes Exemplar. Pasiphae, also der Frau des Königs, gelingt es, Daidalos dazu überreden, ein Gestell in Form einer Kuh zu bauen, damit sie es mit dem Stier treiben kann. Gesagt, getan, so wird der Minotaurus gezeugt. Für König Minos eine Peinlichkeit ohnegleichen. Wieder wird Daidalos um Hilfe gebeten. Er soll ein Labyrinth bauen, in das der Minotaurus hineingesperrt werden soll. Daidalos baut ein so kompliziertes Labyrinth, dass er selbst sich fast darin verläuft. Am weiteren Geschehen wird deutlich, wie verwickelt das Beziehungsgeflecht der griechischen Sagengestalten untereinander ist. Zufällig führen die Wege des allseits beliebten Helden Theseus nach Kreta. Der ist wiederum mit Ariadne bekannt, für die Daidalos auch mal eine Tanzbühne gebaut hatte. Theseus, der schon manches Ungeheuer erlegt hat, ist auch gereizt vom Minotaurus. Vermittelt über Ariadne gibt Daidalos dem Theseus den Tipp mit dem Faden, mit dem er wieder aus dem Labyrinth finden kann, nachdem er den Minotaurus erlegt hat. Das macht nun doch den König Minos wütend, der Daidalos damit bestraft, dass er sich nicht mehr frei bewegen darf, die Insel Kreta auch nicht mehr verlassen darf. Und wieder wird Ikarus einfach mitbestraft. Aber wie soll man einen Mann wie Daidalos festhalten? Natürlich findet er auch hier einen Ausweg, auch wenn König Minos den kompletten Meeresverkehr kontrolliert. Aus Vogelfedern und Kerzenwachs baut Daidalos Flügelgestelle für sich und seinen Sohn und tatsächlich, es gelingt ihnen die Flucht von der Insel Kreta durch die Luft. Sie haben schon einige Inseln überflogen, da stürzt Ikarus ins Meer. Er hatte die Warnungen seines Vaters missachtet, nicht zu nah ans Wasser, nicht zu nah an die Sonne zu fliegen. Ikarus fliegt im Übermut, vor Freude, der Sonne entgegen, die das Wachs schmilzt, das seine Flügel zusammenhält. Eine seltsame Geschichte. Daidalos überlistet den Zwang der Herrschaft und den Zwang der Natur gleichermaßen und er wird dafür bestraft. Ikarus spielt in dieser Geschichte eigentlich keine Rolle, als dass er immer mitbestraft wird. Immer mitgehangen, mitgefangen. Als er das erste Mal vom Weg seines Vaters abweicht, stürzt er gleich ab und stirbt im Meer. Die Geschichte von Ikarus wurde immer wieder interpretiert als Warnung vor dem Übermaß, dem Übermut. Aber das ist nur eine Botschaft für mittelmäßige Spießer, die es auch noch für schlau halten, sich immer an der Mitte der Extreme zu orientieren. Darum geht es aber vielleicht auch gar nicht in der Geschichte von Ikarus. Elfriede Jelinek hat eine Deutung anzubieten in Form einer eigenen Nacherzählung. Oh! Ich küsse meinem Vater die Hände, die schläfrigen goldenen Handwerkerhände. Der entwirft nämlich und hilft mir beim Bauen der Geräte, damit wir beide, nach seinen Anweisungen allerdings, das Fliegen erlernen können. Möglicherweise wird ein einziges Mal reichen, und es würde dann kein weiteres folgen. Wir bauen uns selbst. Und wir machen gleichzeitig ein Aufbautraining. So verdienen wir uns das Geld für die Flugstunden, die wir uns aber selber geben müssen. Es gibt noch kein Beispiel für uns. Auch unser Gerät sind wir selbst. Er bezahlt stundenweise die Luft, dass sie uns trägt. Mein Vater, der Erbauer des Labyrinths, das wie die Luft dazu dient, dass die Leute verloren gehen. Wie viele Möglichkeiten verloren zu gehen gibt es überhaupt? Ich selbst bin noch arbeitslos. Dafür schüttet die sich über uns, als hätte sie nichts anderes zu tun, drückt uns hinunter, die träge Luft. Wir kriegen das auch heute nicht wirklich hin, fürchte ich. Wieder nicht. Das Wachs tropft uns von den Händen. Überall die blöden Federn. Überbleibsel von solchen, die es bereits konnten. Weil sie so leicht waren. Sie waren in Leichtbauweise hergestellt. Uns fällt so etwas schwerer. Es verdunsten uns die Augentröpfchen von der Glut der Himmelskochstelle. Wie die Menschheit langsam, aber unerbittlich aufgeheizt wird. Beim ersten Mal haben wir es nicht geschafft, als Bombengeschwader aufzutreten vor einem Heer aus kleinen Menschen. Fliegen ist derzeit nicht Krieg. Der Krieg ist, wie das Wetter, das, was uns die andere Wange hinhält, weil wir auf dem Boden zu viel gewagt haben. Überall jetzt Federgestöber, Geflüster, leises Bombengeschwafel. Aber die Luft hat dann nicht mit uns mitgespielt. Zur Belohnung noch mehr Krieg. Wieso geht das nicht, dass wir die Arme heben und wie die geborenen süßen jungen Windbeutel mit unserem Gerät auf- und zuklappen, nur damit wir endlich in die Kiste kommen? Zu schwer sind wir. Mit diesen Flügeln geht schon mal gar nichts. Oder zu viel. Je nachdem, wie man es nimmt. Böse Sonne, pass auf. Sonne, halt. Kannst du nicht ausweichen? Da hakt etwas, mein lieber Vater. Und du, mein lieber Schwan, wir wissen derzeit nur, dass wir gewogen und für zu schwer befunden wurden. Wie sollen wir das ändern? Hauptsache, die Flamme, dieses gewisse Etwas, fehlt unseren Augen noch nicht. Sie lodert hoch auf, diese Flamme, unser Publikum, das ebenfalls schon ganz heiß auf uns ist. Denn wir erfinden etwas, das über uns hinausgeht. Warum macht man so etwas? Es ist mir klar. Um uns über uns selbst zu erheben. Über alles andere natürlich auch. Das ist ja sowieso immer im Preis inbegriffen. Wir nehmen diesmal Business Class. Da haben wir mehr Beinfreiheit. Platz zum Rudern ist ja wichtig. Die Freiheit im Allgemeinen ist das Wichtigste überhaupt. Wir kommen augenblicklich in Betrachtung, und zwar von unten. So sieht man Menschen eher selten, aus der Froschperspektive. Aus der Leichenperspektive der Fische. Wir sind nun oben und wissen schon gar nicht mehr, wie klein wir einmal gewesen sind. Ich stehe derzeit höher als mein Vater im Kurs. Blöde Sonne. Ich sage es nicht noch einmal. Wenn du nicht hören kannst, muss schließlich ich fühlen. Du spürst ja nichts, aber ich. Dafür wissen es die anderen, die Betrachter dort unten, welche unsere Größe beim ersten Mal versäumt haben. Sie heben die Köpfe und bringen uns zum Erscheinen. Es ist gar kein Ausdruck. Fliegen. Doch schon beginnt mein Abstieg. Indem wir uns erhoben haben, beginnt er schon. Ich stürze wie etwas, das schon im Busch ist und sich sinnloserweise trotzdem verstecken möchte. Es gibt noch keinen Ausdruck für das, was wir da treiben. Wir treiben es in der Luft und mit der Luft. Jetzt haben wir es uns genau ausgerechnet. Wenn eine bestimmte Geschwindigkeit überschritten wird, entsteht an der Flügeloberfläche durch den speziellen Anstellwinkel dieser Flügel ein Unterdruck und an der Unterfläche ein Überdruck. Wenn das Produkt aus Unter- und Überdruck bei einem bestimmten Tempo das Gesamtgewicht des Flugkörpers überschreitet, dann geht die Post ab und wir werden alle abgeschickt. Has been cleared about 7 hours heading to New Jersey. The outbound Lincoln Tunnel looks a lot better for you in New Jersey. Get the water! Get the water! Get the water! Manche haben ihre Adresse vergessen. Die sind in der Luft total verloren. Es gibt aber noch über 200 Gründe, warum es dann letztlich doch nicht funktioniert. Und ich muss das alles sowieso noch selber machen. Mit meinem ganzen Körpereinsatz, den mir keiner gibt. Wo ist der Dirigent? Mein Einsatz bitte. Mein Ziel bitte. Vieles wird hart mit uns umspringen. Das befürchte ich sehr. Noch einen Kuss auf meinen Vater, der mit roten, von der Sonne zerfetzten Wangen mein Hobby teilt und mich angestiftet hat. Wir werden nicht stürzen. Wir werden über die Luft herfallen, Raubtiere. Wir werden sie mit uns selbst zerreißen. So. Nur ich selbst werde stürzen? Sonne, ich sag's jetzt nicht noch einmal. Platz da. Wer weiß, wie das ausgehen wird, wenn du nicht weggehst. Die Luft hat so etwas noch nie erlebt, dass sie so verletzt sein wird. Wie soll die denn wissen, wie sie sich jetzt zu verhalten hat? Sie tobt beleidigt und beleidigend. Es bleibt aber folgenlos, denn sie ist unsichtbar und unbelehrbar. Oder sehen nur wir die Folgen nicht? Wir wollen den Folgen der Luft, dass sie nämlich unter bestimmten Umständen fest sein kann, doch gerne hinauf folgen. Aber wohin geht das hinauf? Wo geht es bitte ins Unsichtbare? Und wo können wir uns bitteschön am Unhaltbaren anhalten? Es ist das erste Mal. Ich sehe hier ein, zwei Wolken wie Wiesel rasen. Geschwader von lieben jungen Männern ziehen gleich hinter uns bergauf im Schwarm. Nichts Leichteres als das. Wir haben es ihnen vorgemacht. Leider können wir es nicht mehr selbst erleben. Aber wir schauen es uns dafür im Fernsehen an. Das geht ja. Nichts Leichteres als Vögel kommt ihr hinein. Der guten Luft, hat sie gedacht, kann den Hals nicht vollkriegen. Hätte ihr jemand gesagt, wie viele uns nachkommen würden, sie hätte Maßnahmen ergriffen, bevor unser Maß noch an sie angelegt werden konnte. Sie muss es ab sofort tragen und ertragen, dass sie ganz dick mit Menschen vollgesteckt wird. Achtung, Luft! Wir kommen jetzt! Wir brauchen dich! Terrain ahead! Pull up! Pull up! Pull up! Pull up! Terrain ahead! Terrain ahead! Pull up! Pull up! Pull up! Pull up! Pull up! Pull up! Pull up! Pull up! Pull up! Pull up! Passt alles. Windrichtung, Geschwindigkeit und das mit den Düsen kriegen wir auch noch hin. Unser Pech ist, dass wir uns nicht einfach ruhig auf dieses unruhige, zwielichtige Element legen können. Immer müssen wir herumstrampeln. Ans Licht, ans Reine. So geht's nicht. Die Tragflächen wissen schon von allein, was sie zu tun haben. Wir jungen Männer kommen und werden überhaupt bald überall sein. Das ist halt so unsere Art. Die Luft ist gezwungen, mit uns zu teilen. Und will sie das nicht, dann reißen wir ihr einen Teil von sich, den sie lieb hat oder nicht, egal. Dann reißen wir ihr einen Teil von sich aus den Händen. Oder sie wird gleich ganz verdrängt dort, wo wir hinkommen. Sie müssen uns das glauben. Kindlich sind wir nicht mehr. Obwohl wir so große Ideen haben, größer als wir sind, dass andere nicht einmal ein Ende absehen könnten. Es gibt bald Krieg, auch im Wasser. Das ist das, worauf die Luft liegt und schläft. Deshalb müssen wir ja in die Luft hinauf, das einzige Element, das noch nicht von uns geschändet wurde. Aber jetzt kommt es dran. Es hilft nichts. Das ehemals saubere Element, die Luft, ihre Straßen und Hauptplätze, ihre Nebenerscheinungen, ihre Spiegelung im Meer. So, das Wachs kocht bereits. Wir machen diese Frauenarbeit gern, denn wir werden uns über sie erheben, Papa und ich. Wir werden uns sogar über uns selbst erheben. Wir können uns dabei nicht überheben, denn wir sind wir. Und mehr als uns haben wir nicht und müssen wir auch nicht tragen. Package 1529, turn right 280, you can land runway 1 at Teterboro. We can't do it. Okay, which runway would you like at Teterboro? Wherever you have it. Wir kleben uns das jetzt so dran, was wir hier gebaut haben. Was immer es ist. Wäre die Luft ein steinernes Gewölbe, müssten wir zu anderen Maßnahmen greifen. Hammer, Meißel, Pressluftbohrer. Aber so ist die Luft nicht. Sie ist fest. Und wir sind die Festkörper darin, die Teilchen. Aber die Luft will nicht mit uns teilen. Sie denkt wohl, es wäre keine natürliche Fortbewegung in ihr möglich. Doch schauen Sie sich diese Vögel an, wie die das können. Wir müssen auch Vögel werden, sind aber schwere Schulbuben, strampeln in unseren Strampelhosen aus Federn und Wachs. Und die neuen Windjacken aus Wachs, ich meine gewachste Windjacken, natürlich nicht auf uns gewachsene, die wir uns eigens übergezogen haben. Diese Striemen sind auch nicht zu übersehen, mit denen wir beweisen können, dass uns immer wieder eins übergezogen wird, wenn wir nicht folgsam sind. Aber einmal wehrt sich der Mensch. Es wird ihm so viel angetan. Na, dann fliegt er halt davon. Das haben wir uns so gedacht. Aber auch dieser Fluchtweg bleibt ihm verschlossen. Was bleibt ihm also übrig? Zuerst vor einem Krieg davonfliegen, dann losfliegen, um in den Krieg hineinzukommen. Jeder Mensch will grundsätzlich immer in andere Menschen hinein und dort als ein Luftheer verheeren. Was anderes kann er nicht. Die Luft gestattet aber nur langsame, gemütliche Bewegungen. Schauen Sie sich nur den Albatros an. Wie schön der fliegt und was der aufführt, wenn er zum Boden zurückkehrt. Man kann ja gar nicht hinschauen. Sie genügen nicht, um zu töten, diese träumerischen Bewegungen, die wir machen. Sie genügen nicht, um nicht zu töten. Da wird es etwas heiß von der Sonne, der ich ursprünglich in ihrem Studio mein Gesicht hingehalten habe. Aber was besonders viel abbekommen hat, das ist mein, vor allem mein Flugaggregat. Das ist gleich hin. Ich glaube, ich bin irgendwie zu hoch. Muss korrigieren. Achtung! Ich bin gleich hinüber, auf die andere Seite. Welches Element dort herrscht? Keine Ahnung. Böser als die Luft kann es zu uns nicht sein. Die Sonne blendet so, ich sehe es nicht. Ich sehe überhaupt nichts. Sehe auch meinen Vater nicht, der muss irgendwo neben oder unter mir sein, aber nicht einmal das Nächste sieht man ja in der Luft und seine lieben Nächsten auch nicht, nur der lufteigene Spiegelung. Nichts. Das Nichts im Nichts. Und wir mittendrin. Das kann nicht gut ausgehen. Jetzt sind wir endlich oben. Dankeschön. Da tropft etwas, keine Ahnung. Hat mein Vater unseren Lebenswasserhahn, für den er schließlich verantwortlich war, nicht ordentlich zugedreht? jetzt ist es zu spät. Jetzt läuft zumindest mein Abfluss mit mir selber voll und über. Da rinne ich auch schon aus. Na schön. Jetzt kommen wir. Kommen wir halt. Achtung. Wir kommen. Platz da. Schauen Sie auf Ihre Köpfe. Sonst trifft es Sie an der falschen Stelle. Das Meer. Unser ewig Ruhelager. Das Meer ist Geräusch und Frechheit. Nimmt es uns überhaupt? Es nimmt uns, weil es nicht Frechheit, sondern im Grunde Freiheit ist. Weil wir wiederum zu der Luft so frech gewesen sind. Hätte nie gedacht, dass die Elemente dermaßen miteinander rivalisieren. Denen haben wir den Krieg gebracht und den Krieg beigebracht. Keine Luft mehr. Aber wir brauchen sie auch nicht mehr. Wir sind ja schon angekommen, bevor wir abgeflogen sind. Wir haben die Zeit angehalten. Aber die Zeit nimmt keine Anhalter mit. Viel zu gefährlich. Ihr hörtet eine Erzählung von Elfriede Jelinek über Ikarus. Gemeinsam mit Ikarus sind wir nun also in den Tiefen des Meeres gelandet. Die Wucht des Ozeans soll hier noch einmal musikalisch eingefangen werden, zusammen mit Ahab, die hier den Pazifik besingen. Ihr hörtet hier eine Ausgabe der Sendereihe Wutpilger Streifzüge. Zu hören bei Radio Korax in Halle, bei Radio Lotte in Weimar, beim FSK in Hamburg und beim Querfunk in Karlsruhe. Nachzuhören unter ärgernis.blogsport.de. Am Mikrofon verabschiedet sich Lukas Hohlfeld.